Es gibt Zeiten im Leben, in denen Aushalten und Weitermachen alles ist, wozu man fähig ist. Es ist schwer zu akzeptieren, dass manche Dinge nie mehr so sein werden, wie sie einmal waren. Es gibt kein Zurück, wenn man erstmal auf der verdammten Reise ist. Es gibt nur den Weg nach vorn. Und wenn du rauskommst auf der anderen Seite, fühlst du dich garantiert stärker, als du es je für möglich gehalten hast. Es gibt nur den Weg nach vorn. Und wenn du rauskommst auf der anderen Seite, fühlst du dich garantiert stärker, als du es je für möglich gehalten hast.